Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Wir schreiben das Jahr 2017 und die 100-jährigen Revolutionsfeierlichkeiten gehen in die dritte Runde. Die Beschäftigung mit Kommunismus und Revolution stellt ja auch 25 Jahre nach der überraschenden Implosion der UdSSR immer noch ein Reizthema dar, zumal hierzulande im ehemaligen Frontstaat des Kalten Krieges. Einer sachlichen Auseinandersetzung steht die affektierte Ablehnung jeglicher Gesellschaftskritik von interessierter bürgerlicher Seite ebenso entgegen wie die darauf einschnappende Apologie der revolutionären Geschehnisse seitens linker Kräfte. Zwei Beiträge werden wir heute hören. Zunächst relativ kurz. Die bundesweit in Schulen und Behörden zu sehende Ausstellung »Der Kommunismus in seinem Zeitalter« warnt eindringlich davor, die Welt grundlegend verändern zu wollen. Peter Korich kritisiert solcher Art Volkspädagogik und Lektionen in Staatsbürgerkunde. In seinem Beitrag »Der Teufel trägt Rot«. Die Ausstellung »Der Kommunismus in seinem Zeitalter« warnt eindringlich davor, die Welt grundlegend verändern zu wollen. Das wird aber nur die erste halbe, nein, Viertelstunde dauern. Die restlichen anderthalb Stunden hören wir einen längeren Beitrag, nämlich eine essaygewordene Buchkritik der Redaktion Sachzwang FM unter dem Titel »Widerborstige Objektivität – früh vernarbter Staat«. Es geht um den jüngst erschienenen Band »100 Jahre Roter Oktober«. Eines aus einer unüberschaubaren Fülle von Büchern, in denen sich Intellektuelle über den Staat gewordenen Sozialismus den Kopf zerbrechen und das Verhältnis von Revolution und Realsozialismus von Umwälzungsanspruch und ernüchternder Weltgeschichte ausloten. Dass die Bolschewiki an ihrer eigenen Hybris scheiterten, ist wenig verwunderlich, meinen die Herausgeber. Weiter schreiben sie, erstaunlicher ist, wie lange und wie oft sie ihre Herrschaft in scheinbar ausweglosen Situationen zu konsolidieren vermochten und welche Energien ihr tollkühnes Projekt immer wieder freisetzte. im akademischen und kulturindustriellen Betrieb spielen Jahrestage historischer Ereignisse eine große Rolle. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur den 100. Jahrestagen der beiden russischen Revolutionen des Jahres 1917 erhöhte Aufmerksamkeit widmet. Doch hat sie deutlich mehr vor, als nur ein paar Bücher auf den Markt zu werfen. Nach Ansicht von Anna Kaminski, der Geschäftsführerin der Stiftung, werden die im Namen des Kommunismus weltweit begangenen Verbrechen und die Folgen seiner antidemokratischen Politik in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit kaum thematisiert und vielfach ausgeblendet. Dies soll sich ändern. Auf der im Februar 2017 gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin veranstalteten Konferenz »Blinde Flecken in der Geschichtsschreibung – Kommunismus im 20. Jahrhundert« stellte der Historiker Gerd Köhnen die von ihm im Auftrag der Bundesstiftung erarbeitete Ausstellung »Der Kommunismus in seinem Zeitalter« vor. Köhnen, ehemaliger Funktionär des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, hatte sich mit Büchern wie »Utopie der Säuberung«, »Was war der Kommunismus« und »Das rote Jahrzehnt«, »Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967 bis 1977« für diese Aufgabe qualifiziert. Tatsächlich ist die Ausstellung in weiten Teilen ein erheblich verkürzter Neuaufguss einiger Kernthesen der Bücher Köhnens, ergänzt um einige aus Stéphane Courtois' Schwarzbuch des Kommunismus. Auf 25 Tafeln widmet sie sich ausgewählten Aspekten der Geschichte kommunistischer Parteien im 20. Jahrhundert, wie etwa unter den Schlagworten Führerkulte und Heldenmythen, der sozialistische Alltag, Arbeit, Konsum, Freizeit oder die Frau und der Sozialismus. Zweitausendfach soll die Präsentation nun in Umlauf gebracht werden, um in Schulen und an öffentlichen Orten, etwa in den Foyers von Rathäusern, in Volkshochschulen, Stadtbibliotheken oder Kirchen, zur Auseinandersetzung mit dem Kommunismus und seinen Diktaturen anzuregen. Der pädagogische Anspruch der Ausstellungsmacher beschränkt sich nicht auf Deutschland. Die Ausstellung ist auch auf Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch verfügbar. Weitere Sprachen sollen folgen. Welches Bild man vom Kommunismus vermitteln möchte, macht gleich die erste Tafel der Ausstellung klar. Es beruht auf einer Entwurfsskizze für den Palast der Sowjets, jenes nie vollendete megalomane Bauprojekt, das den stalinistischen Umbau Moskaus krönen sollte. Die oberen zwei Drittel sind mit düsterem Schwarz unterlegt, der untere Bildteil blutig rot. Passend dazu wird dekretiert: Der Kommunismus war die größte und tiefgreifendste Massenbewegung des 20. Jahrhunderts. Die Parteien der Kommunistischen Internationale waren, wie von Lenin gefordert, neuen Typs. Als Kaderorganisationen verlangten sie von ihren Mitgliedern totale Hingabe und absolute Disziplin. Sobald eine kommunistische Partei die Macht errungen hatte, mussten alle Bürger sich ihrer Führung aktiv unterordnen. Dieser gewaltsam durchgesetzte, zu Recht als totalitär bezeichnete Anspruch auf die Gestaltung aller Lebensbereiche hat zahllose Existenzen zerstört und Abermillionen Menschenleben vernichtet. Und er hat immense geistige wie soziale Verwüstungen hinterlassen. Tatsächlich versteht die Ausstellung unter Kommunismus vor allem die Herrschaft kommunistischer Parteien, stalinistischer und poststalinistischer bzw. maoistischer Prägung in Osteuropa und Asien. Dissidente Strömungen und Theoretiker im Kommunismus und die Geschichte des Kommunismus außerhalb der realsozialistischen Länder werden, mit Ausnahme der Neuen Linken, ignoriert oder aktiv verleugnet. So behauptet die Tafel, die große Illusion, die Kommunisten und die Arbeiter, dass Gewerkschaften und Betriebsräte in den Industrie- wie in den Entwicklungsländern ganz überwiegend von Sozialisten und Sozialdemokraten, Christen und anderen Akteuren bestimmt gewesen seien. Die starken kommunistischen Gewerkschaften, beispielsweise in Frankreich und Italien, und die wichtige Rolle von Kommunisten und Kommunistinnen in der internationalen Gewerkschaftsbewegung werden so negiert. Regelrecht skandalös ist die Tafel Faschismus und Antifaschismus, das tödliche Spiel. Der Antifaschismus war seit den späten 20er Jahren fester politischer Bestandteil der kommunistischen Bewegung. Die komplexe Geschichte des Antifaschismus zwischen Sozialfaschismusdoktrin, Volksfrontpolitik, deutsch-sowjetischem Nichtangriffspakt und Partisanenkampf, zwischen den Anstrengungen an der Basis und den Vorgaben sowjetischer Außenpolitik wird von Koenen extrem verkürzt. Thematisiert wird ausschließlich der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt als Bündnis zweier totalitärer Regime. Kein Wort zur Rolle der Kommunisten in den Widerstandsbewegungen Europas und Asiens gegen die deutsche und japanische Besatzung. Kein Wort zur mörderischen Verfolgung durch Faschisten und zum Widerstand gegen sie, die Biografien mehr als einer Generation kommunistischer Parteikader prägte. So kann die Ausstellung auch das Ansehen, das kommunistische Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg genossen, nicht erklären und die politische Machtübernahme kommunistischer Parteien nur als Geschichte von Putsch und Repression im Schatten sowjetischer Panzer darstellen. Ebenso wenig erklärt die Ausstellung, warum nach 1945 junge Intellektuelle und Armeeangehörige, die in den Kolonien in Afrika und Asien den Kampf für nationale Unabhängigkeit aufnahmen, sich häufig dem Marxismus-Leninismus zuwandten. Stattdessen wird konstatiert, in den antikolonialen Unabhängigkeitskriegen in Algerien, im Kongo, in Angola, Mosambik, Simbabwe und im Süden Afrikas spielen Kommunisten vielfach eine prominente, oft polarisierende, manchmal auch mäßigende Rolle. Dass die neuen Staaten in Bürgerkriege abgleiten, wird von ihnen weder verhindert noch allein verursacht. Dass die Kommunisten an diesen Bürgerkriegen nicht allein schuldig seien, ist neben der Erwähnung des Massenmordes an den indonesischen Kommunisten in einer Bildunterschrift der einzige Hinweis auf die blutigen Versuche lokaler Eliten, ehemaliger Kolonialmächte und westlicher Staaten, mit Berufung auf den Kampf gegen den Kommunismus jegliche sozialen und politischen Veränderungen in den Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens zu verhindern. Tatsächlich bemüht sich die ganze Ausstellung, möglichst wenig zu erwähnen von den historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, unter denen kommunistische Parteien und Bewegungen entstanden und sich entwickelten. Die Ausstellung zeigt den Kommunismus zwischen 1917 und 1990 allein als das putschistische, utopisch-totalitäre Projekt kommunistischer Parteikader, gekennzeichnet von Terror und Massenrepressionen, die sich ausschließlich aus dem diktatorischen Machtwillen der Parteiführer erklären. Und es besteht weiterhin Anlass zur Sorge. Die letzten Sätze der Ausstellung verweisen auf Moskau und Peking, wo die Erben der Kommunisten noch an der Macht seien und abermals als kulturelle und weltpolitische Gegenspieler des Westens auftreten. Wen interessiert denn das? 100 Jahre später erscheint es entweder spleenig oder gefährlich, wird mit unverständigem Lächeln oder mit Argwohn betrachtet, sich mit dem Kommunismus zu beschäftigen. Nun ja, Marx, das gehe ja noch, dem rauschebärtigen Märchenonkel aus dem 19. Jahrhundert, ist ja seit ein paar Jahren verbrieft, der zweitgrößte deutsche Denker zu sein. Jetzt war er auch noch im Kino. Aber die russische Revolution, in der Folklore ihrer Fans der Rote Oktober genannt, das konnte doch nur zu Terror, Diktatur und Unterdrückung führen, glaubt man schon lange zu wissen. Derart abgeklärt lebt es sich leicht und manche Revolutionäre haben auch einiges dafür getan, dass heute eine dezidierte Alternative zum bestehenden System, das politisch, ökonomisch und kulturell kriselt wie seit Jahrzehnten nicht mehr, diskreditiert scheint. Insbesondere die Personalie Lenin polarisiert noch immer und erhitzt die Gemüter. War er der brillante Agitator oder der gefährliche Agitator, was natürlich dasselbe ist? Ob er nun jener hochkarätige und verantwortungsvolle Intellektuelle war oder bloß ein zynischer Diktator und würdiger Wegbereiter des Gewaltmenschen Stalin, das Spektrum der Ansichten reicht heute genauso weit wie schon vor 100 Jahren. dass eine historisch so wirkungsmächtige Figur möglicherweise beide Aspekte in sich vereint haben könnte, soweit sie eben nicht Identifikationsfigur in einem melodramatischen Kostümfilm war, sondern Nolens Volens, eingebunden in die Konstellationen jener ziemlich hässlichen realen Welt gegen Ende des Großen Krieges, kommt vielen nicht in den Sinn. Obwohl also kaum irgendwo Menschen zu finden sind, die über derartige Themen redlich reflektieren und diskutieren, gibt es eine unüberschaubare Fülle von Büchern, in denen teils auf beträchtlichem Niveau sich Intellektuelle über den stark gewordenen Sozialismus den Kopf zerbrechen und das Verhältnis von Revolution und Realsozialismus ausloten, von Umwälzungsanspruch und ernüchternder Weltgeschichte. Der Sammelband 100 Jahre Roter Oktober, gerade pünktlich erschienen im Christoph Links Verlag, ist eines von ihnen. Positivistische Geschichtsschreibung ist sein Anliegen nicht. In ihrer Einleitung betonen die Herausgeber des mit ca. 350 Seiten noch recht handlichen Buches, worum es den 11 Essays geht. Vielmehr soll der Blick dafür geöffnet werden, welche Wirkungsmacht Lenins Umsturz im vergangenen Jahrhundert und bis in unsere Gegenwart entfaltet hat. Dies ist ein kluger Ansatz, denn schon Historiker wie Eric Hobsbawm oder David Priestland stellten heraus, dass die Beschäftigung mit dem Kommunismus keineswegs so mausetot ist, wie dieser selbst zu sein scheint. Die faktischen Auswirkungen von 1917 waren bei weitem größer und anhaltender als die von 1789. Die Oktoberrevolution brachte die gewaltigste Revolutionsbewegung der modernen Geschichte hervor, schreibt Hobsbawm. Eine Massenbewegung, die von Anfang an derart Hybrides wie die Umwälzung der ganzen Welt im Schilde geführt hat, kann schlechterdings gar nicht binnen weniger Jahrzehnte als gegenstandslos und erledigt, als passé oder absurd erklärt werden. Insofern haftet der fortlaufenden Beerdigung der kommunistischen Idee in der politischen Sphäre noch mehr als im schöngeistigen Feuilleton auch immer etwas Interessiertes an. Die immer offensichtlicher unglaubwürdig werdende Gesundbetung der krisenhaften Gegenwart hat ihr Komplement im Wiederholungszwang der öffentlichen Verdrängung des Kommunismus als Idee. Aber egal wie man zu ihr steht, sie, die Oktoberrevolution, affiziert das Hier und Jetzt, nötigt nach wie vor zur Reflexion, zur Stellungnahme. Brachten es Markus Bitterolf und Dennis Meyer, ihrerseits Herausgeber eines Essaybandes, vor ein paar Jahren auf den Punkt. Die Beschäftigung mit Kommunismus und Revolution stellt also auch 25 Jahre nach der überraschenden Implosion der längst erstarrten und wenig revolutionären UdSSR noch immer ein Reizthema dar, zumal hierzulande, im ehemaligen Frontstaat des Kalten Krieges. Einer sachlichen Auseinandersetzung steht die affektierte Ablehnung jeglicher dezidierter Gesellschaftskritik, vor allem aber der praktischen, von interessierter bürgerlicher Seite ebenso entgegen, wie die darauf einschnappende, zwanghaft sich gebärdende Apologie der revolutionären Geschehnisse seitens progressiver, sprich linker Kräfte. Beides erschwert, obwohl Polarisierung nicht per se schlecht ist, eine dialektische Analyse, der es nicht notwendig um Ausgewogenheit, aber um strengen Gegenstandsbezug zu tun ist. Das beschädigte Wort Objektivität traut man sich ja kaum noch in den Mund zu nehmen, woran dogmatische Kommunisten einen gewissen Anteil haben. Eine dialektische Analyse, die doch zu allen Zeiten geboten war, um irgendetwas von diesem vertrackten und katastrophischen 20. Jahrhundert zu verstehen, das uns die verfahrene Situation hinterlassen hat, vor der wir heute konsterniert oder ignorant stehen. Adorno hatte übrigens gute Gründe, die klebrige erste Person Plural zeitlebens zu meiden. Eine dritte Haltung, neben notorischer Verdammung und trotziger Verklärung, ist jenes betretene Schweigen, jene peinliche Verschwiegenheit, mit der dem widerborstigen Thema sowohl von ablehnender wie auch von sympathisierender Seite begegnet wird, jeweils aus komplementären Gründen. Einerseits will man gar nicht wahrhaben, dass ein nennenswerter Weltumsturzversuch überhaupt tatsächlich stattgefunden hat. Andererseits weiß man um die groteske Verkehrung, in die so viele revolutionäre Projekte mündeten. Beides zwingt die faktenkundigen Antagonisten des Diskurses, den Mund nicht gar so voll zu nehmen. Schon René Philip Miller, westlicher Besucher der frühen Sowjetunion, schreibt 1926 über die bolschewistische Bewegung: Ihre Lehre wolle nicht mehr eine unklare Vertröstung auf eine bessere Zukunft sein, sondern die Anweisung zu deren augenblicklicher, konkreter Verwirklichung. Ein solcher ungeheurer Anspruch fordert höhere Beachtung heraus, als staatlichen und sozialen Reformen gewöhnlich zuteil wird, nötigt aber auch zu ernsterer und gewissenhafterer Kritik. Wer vor diesem kühnen Wagnis nicht zurückschreckt, wird auch einer strengen Beurteilung nicht entgehen können. Bemerkenswert ist die dramaturgische Struktur der vorliegenden Essaysammlung. In 11 Beiträgen fragen die Autorinnen und Autoren, was die Erinnerung an die Oktoberrevolution im jeweiligen Jahrzehnt bedeutete. Und so ist jedes der Kapitel mit Jahreszahlen wie 1917, 1927 und so weiter bis 2007 und 2017 betitelt. Dieser historisch-reflexive Ansatz ist eine richtig gute Idee, nicht nur weil die Bolschewiki und nach ihnen alle Kommunisten eine ausgeprägte Geschichtsversessenheit auszeichnete, die wohl wiederum zu allen Zeiten jene ausgeprägte Geschichtsvergessenheit zu kompensieren angetreten war, die die Menschen spätestens seit dem Siegeszug kulturindustrieller Hirnerweichung in ihrem autistischen Bann, dem immanenten Zwang des Bestehenden hält. Der zur Herrschaftstechnik ausgebaute, vollends instrumentelle Umgang mit Geschichte, kulminierend im hochnotverbindlichen Machwerk Geschichte der KPDSU, Bolschewiki, aus dem denkwürdigen Jahr 1938 und weltberühmt berüchtigt im notorischen Retuschierwahn der Stalinisten, führte zum schönen Bonmot, dass, während ja gemeinhin die Vergangenheit bekannt ist und die Zukunft ungewiss, es sich im real existierenden Sozialismus genau umgekehrt verhalte. Die Zukunft sei wohl bekannt. Man strebe ja mit eherner Notwendigkeit der vollendeten Gesellschaft, dem Kommunismus, entgegen. Die Vergangenheit sei allerdings sehr unsicher. Welche bislang peinlich vertuschten Machenschaften werden morgen ans Tageslicht kommen? Welcher bislang weise und verdienstvolle Funktionär wird morgen als Renegat, Schurke oder Verräter entlarvt und bloßgestellt werden? Der Gegenstand des Buches, die zeitlich fokussierte Arbeit der jeweils zeitgenössischen Kommunisten am revolutionären Mythos aus unterschiedlichen Blickwinkeln des Weltgeschehens und über die Jahrzehnte hinweg, dechiffriert nicht nur das, was man heute längst abschätzig Geschichtspolitik zu nennen gelernt hat, die Beschäftigung mit Vergangenem im Dienste aktueller Zwecke. Sie öffnet, ganz gemäß dem Ansinnen der Herausgeber, auch wirklich den Blick auf Geschichte und ihre Möglichkeiten. Damit gewissermaßen eine historisch-materialistische Vogelperspektive erklimmend. Dabei geht es nicht um eine umfassende Wirkungsgeschichte des Roten Oktober, sondern vielmehr um Schlaglichter, die es erlauben, die Revolution in Zeit und Raum zu vermessen und neu über die langfristigen Folgen nachzudenken, schreiben die Herausgeber. Weder die internationale Politik, noch die Weltwirtschaft, noch das kulturelle Leben des 20. Jahrhunderts lassen sich ohne das Erdbeben der russischen Revolution verstehen. Dem interessanten Ansatz zum Trotz bleiben manche der Aufsätze, obwohl durchweg lesenswert, seltsam blass und konturlos. Bisweilen scheint der rote Faden zu fehlen. Diesmal keine politische Metapher. Man verliert sich in Betrachtungen, die nichts zuspitzen oder auf den Begriff bringen. An einer falschen, aber steilen These ließe sich möglicherweise, und sei es negativ, mehr lernen als an einer um Ausgewogenheit bemühten Darstellung, die tendenziell in Brei abgleitet. Natürlich hat auch eine kreisend um die richtige Darstellung ringende, einem Denken in Konstellationen, in Perspektiven verpflichtete Textform ihr Recht gegen einen narrativen Duktus oder eine allzu plakative Thesenform. Doch sollte man diese in Konstellationen sich zur Reflexion hochschraubende essayistische Form dann auch meisterhaft beherrschen. Nicht jeder ist hier zu großem befähigt. Dennoch bleibt das Buch eine inspirierende Lektüre. Es ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, zum vorliegenden Essayband Bini Adamczaks »Gestern Morgen« parallel zu lesen. Dieses mit zermürbenden Reflexionen angefüllte, einzigartige Buch, das sich bereits jeder Kategorisierung entlang von Textgattungen in so hilfloser wie wundervoller Weise entzieht. Die Autorin bürstet die Geschichte von der Revolution 1917 bis zum großen Terror 1937, eigentlich sogar bis zum Hitler-Stalin-Pakt 1939, nach eigener Programmatik gegen den Strich, um in rückwärtiger Chronologie, in antihistorischer Historiografie, das dramatische Umschlagen von Revolution in Restauration, ja Konterrevolution, eindringlich herauszuarbeiten. Ohne es aber, das wäre quasi bürgerlich, und die klischeehaft Denkschablonen verhaftete Moral von der Geschichte als irgendwie historisch notwendig gegen das revolutionäre Begehren in Anschlag zu bringen. In angemessen perinierender Penetranz stellt Adamczak fortlaufend die richtigen Fragen. Lässt sich dem Blick vergangener Kommunistinnen in eine Zukunft folgen, die heute bereits Vergangenheit ist, mehrfache zumal am Maßstab ihres Vergessens gemessen? Oder an Walter Benjamin andockend, wie viele Möglichkeiten des Gelingens der Revolution lassen sich erkennen in einer Stadt, in der eines der sinnfälligsten Symptome für die durchdringende Politisierung des Lebens die allgemeine Vorsicht bei öffentlicher Meinungsäußerung ist. Wer also sollte heute noch aus der Niederlage der russischen Revolution lernen und aus welcher? Und sogar, wenn sich die Geschichte der Revolution nur schreiben lässt, als oder durch die Geschichte ihrer Niederlage? Wie ließe sich diese Geschichte dann schreiben, wenn ihr, schrecklicher Verdacht, kein Sieg vorherginge? Wissenschaftlich ist Adamczaks Buch im besten Sinne nicht. Ist es doch ein dezidierter Gegenentwurf zum Positivismus einer Geschichtsschreibung, die vom richtigen Objektivitätsanspruch immerzu auf die falsche Desavouierung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip zurückfällt. Er, dieser Gegenentwurf, positioniert sich gegen die Geschichte selbst. Der vorliegende Band hat keine derart explizite Stoßrichtung. Frederick Corney, Kapitel 1927, bemerkt zu Recht, die Frage der Rezeption der Geschichte und ihrer Akteure auf pauschale Urteile über Unterstützung oder Opposition, Engagement oder Desillusionierung zu reduzieren, würde einer bipolaren Geschichtsschreibung der Oktoberrevolution Vorschub leisten, die letztlich auf eine wenig hilfreiche, implizite Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft hinausliefe. Was hat das alles mit der Gegenwart zu tun? Paralysiert und mehr oder weniger verständnislos verfolgt in diesen Tagen die bürgerliche Öffentlichkeit die Erosion der öffentlichen Meinung. Beklagt wird eine regelrechte Enthemmung und Brutalisierung, die sich im Internet und alsbald an der Wahlurne Bahn bricht. Staat und Öffentlichkeit sind vor allem um ihr zivilisiertes Selbstbild bemüht, was unappetitliche Wutbürgerbewegungen, Parallelen zwischen der Spätphase der DDR und der aktuellen Medienberichterstattung aufzeigen lässt, die tatsächlich nicht von der Hand zu weisen sind. Medien und Merkel beschwören unisono: Folgen Sie denen nicht. Zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Es ist wie in dem alten DDR-Witz, wo der kleine Mann unkt: Wenn die Regierung mit dem Volk unzufrieden sei, solle sie sich doch ein neues wählen. Offensichtlich lässt das dumpfe Vakuum, das der erledigt scheinende, der tote Kommunismus im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat, und die diesem Vakuum einzig kompatible ideologische Konfusion, die Menschen zunehmend irre werden. Auf die Überlebtheit der bestehenden Zustände, die zu immer neuen Krisen und Verarmungsschüben, zu Massen von Elendsflüchtlingen und militärischen Zuspitzungen aller Orten führen, hat der Alltagsverstand keine triftigen Antworten. Man versucht, so gut wie eben möglich, weiterzumachen wie bisher. Wer die dazu nötige Ignoranz nicht aufbringt, den treibt es in immer neue reformistische Bewegungen, die sich Ökologie, Finanzmarktschelte, Whistleblowing, Netzgerechtigkeit, Frieden, Nachhaltigkeit, Volksgruppen, Frauen, Kinder und Tierrechte, fairen Handel, Gender, Klimaschutz oder Antiglobalisierung auf die Fahnen geschrieben haben. Wo es keine derart hippen, vermeintlich neuen sozialen Bewegungen seit 40 Jahren nun schon gibt, in den Elendsregionen der Welt, ernährt man kompensatorisch sein klammes Hirn lieber mit Nationalismus oder noch bornierterem, einem transnationalen Islamismus gar, der sich mit seiner konservativen Revolution spätestens seit 2001, eigentlich aber schon seit dem Untergang des Ostblocks, zum ideologischen Heilsbringer einer von Kapitalismus und Kommunismus, vom Materialismus also verheerten Welt aufschwingt, ganz wie der dritte Weg der Nationalsozialisten. Die Demokratien des Westens vermögen eine solche Einheit, wie sie der tote Kommunismus und der Islam versprechen, nicht einzuholen. weil sie das individuelle Glücks- und Freiheitsversprechen der kapitalistischen Entrepreneurs und der globalen Besserverdienenden nicht in ein allgemeines verwandeln können. So Felix Riedel. Dieses geistige Vakuum, das den Aufstieg von dschihadistischem und rechtspopulistischem Furor gleichermaßen begünstigt, ist ganz offensichtlich Resultat der Lücke, die der Untergang des kommunistischen Projekts in den Millionenmorden der stalinistischen Diktaturen hinterließ. Und damit gilt es sich zu beschäftigen. Denn wer bei Verstand ist, wird den ernst gemeinten Versuch, eine ganz andere und nicht nur ein bisschen bessere Welt zu errichten, nicht ohne weiteres beiseite schieben können. Dass die Bolschewiki an ihrer eigenen Hybris scheiterten, ist wenig verwunderlich, meinen die Herausgeber. Erstaunlicher ist, wie lange und wie oft sie ihre Herrschaft in scheinbar ausweglosen Situationen zu konsolidieren vermochten und welche Energien ihr tollkühnes Projekt trotz schwerer Rückschläge immer wieder freisetzte. Die Bolschewiki waren beides, Utopisten und Realpolitiker. Zu ihren Stärken gehörte es, überspannte Ziele wiederholt den gewandelten Gegebenheiten anzupassen. Was hatte die wenig zimperlichen Bolschewiki, die anfangs nur eine Fraktion im pluralen Ensemble der russischen Revolution waren, geprägt? Zunächst einmal, darüber besteht unter Historikern längst Einigkeit, der Weltkrieg, der in Form krasser militärischer Überlegenheit wie eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes über das extrem rückständige Reich gewalzt war. Die Krise des liberalen Europa hatte spätestens 1914 und nicht erst 1917 begonnen, betonen auch die Herausgeber. Die bleibende panische Angst, von äußeren Feinden zermalmt zu werden, trieb Jahrzehnte später die stalinisierte Partei an, wiederum von der Bevölkerung in Sachen Produktivitätsschlacht Unmenschliches zu verlangen, um in einem absehbaren Zweiten Weltkrieg nicht industriell zu unterliegen. Das hemmungslose Regimedenken entwickelte sich aus der zunächst plausiblen Idee, die 1917 völlig desorganisierte, da niederliegende Gesellschaft gleichsam in Regie zu nehmen, um ihre weitere Erosion, allseitige Verrohung, zu verhindern. Sinnbildlich für den erbärmlichen Zustand des Russischen Reiches um die Jahrhundertwende ist wohl der Entwurf eines gigantischen, originär russischen Panzerfahrzeugs im Ersten Weltkrieg, also noch zu Zarenzeiten, 1915, über das im Lexikon nachzulesen ist, dass das Fahrzeug die Erwartungen an die Geländegängigkeit nicht erfüllen konnte. Das kleine Heckrad neigte dazu, in weichem Boden stecken zu bleiben, und die angetriebenen großen Vorderräder reichten nicht aus, den festgefahrenen Panzer wieder zu befreien. Zudem war das Fahrzeug schwer manövrierbar und die 9 Meter hohen Vorderräder wären im Kampfeinsatz zu empfindlich gegen Beschuss gewesen. Imposant, für wahr, aber ein Koloss auf tönernen Füßen. Russland war lange vor der Revolution das größte Land der Erde, doch von Rückständigkeit gezeichnet, aller Zarenherrlichkeit zum Trotz. Das so kuriose wie ehrfurchtgebietende, doch militärisch minderwertige und zum Scheitern verurteilte Panzerdreirad des Typs Lebedenko war auf den Namen Zar getauft worden. Nicht einmal ins Museum hat es der Prototyp geschafft. Die Bolschewiki haben ihn 1923 verschrottet. Sie hatten, nachdem die Februarrevolution 1917 bereits die Zarenherrschaft beendet und ein vorwiegend linkes Potpourri aus parlamentarischer, aber auch direkter Demokratie, letztere organisiert in Räten, den Sowjets, an die Macht gebracht hatte, im legendären Roten Oktober die Macht an sich gerissen. Unter der Devise »Alle Macht den Räten« sollte nun die parlamentarische Herrschaft zugunsten der Basisdemokratie zurückgedrängt werden, mit dem Ziel, der politischen, bürgerlichen Revolution noch eine soziale, proletarische folgen zu lassen. Der formellen, also eine substanzielle, um dem Massenelend den Garaus zu machen. Den Protagonisten um Lenin und Trotzki stand glasklar vor Augen, dass einem solchen Projekt aber nur in internationalem Maßstab Erfolg beschieden sein könne. Die russische Revolution sollte lediglich als Auslöser fungieren für einen kommunistischen Umsturz im entwickelten Europa. Wie man dank Lenin weiß, steht ja eine Revolution genau dann vor der Tür, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Und genau danach sah es nach der großen Schlachterei des Weltkriegs in weiten Teilen Europas aus. So satt hatte man ihn und seine Urheber. Ob ein solcher politischer Umsturz dann zu einem bloßen Machtwechsel führt oder zu einer tiefgreifenden Umwälzung der gesellschaftlichen Struktur des Oben und Unten, ist damit noch nicht ausgemacht und hängt insbesondere von der Programmatik und Integrität derer ab, die sich des geschichtlichen Prozesses bemächtigen. In den 1920er Jahren konsolidiert sich die Revolution unter wechselvollen Paradigmen, dem aus bloßer Not geborenen Kriegskommunismus mit seinen offen auf Konfiszierung, Rationierung, Arbeitszwang basierenden Methoden, entspringt Anfang des Jahrzehnts, noch zu Lenins Lebzeiten, die sogenannte neue ökonomische Politik. Sie rehabilitiert ein Stück weit bürgerliche Verkehrsformen gegenüber dem despotischen Kommando, soll das revolutionäre Streben entschleunigen, aber verstetigen, den Wiederaufbau des Landes in geordnete Bahnen lenken. Es wird eine pragmatische Linie der Deeskalation, vor allem gegenüber den Bauern, praktiziert, indem privater Initiative gewisse Spielräume gewährt und Kollektivierungstendenzen primär über genossenschaftliche Anreize befördert werden. Frederick Corney versucht in seinem Kapitel 1927, dieser Zeit des Suchens, Tastens und Experimentierens aus der Sicht verschiedener gesellschaftlicher Akteure ein Profil zu verleihen. Der Passant, der Politiker, der Historiker, der Künstler, der Kommunist. Die kaum 10 Jahre währende Episode wird Ende der 20er Jahre mit der gewaltsamen Kollektivierung der Landwirtschaft ein jähes Ende finden. Der Stalinismus nimmt bereits Konturen an. José Faraldo schreibt im mit dem Schreckensjahr 1937 betitelten Kapitel: Nach einer langen Kriegs- und Nachkriegszeit hatte die UdSSR ihre Aufbauphase abgeschlossen. Sie vertrat nun ein eigenständiges Modell und war weit mehr als ein Regime, das aus einer Revolution hervorgegangen war. Der Sozialismus befand sich auf dem Vormarsch und hatte konkrete Formen angenommen. Die ideologischen Debatten und die Machtkämpfe über die Frage der Umsetzung seiner Ziele waren inzwischen überwunden. Offensichtlich war das Modell der forcierten Industrialisierung vergleichsweise effizient, zumal die schwere wirtschaftliche und politische Krise der kapitalistischen Länder den sozialistischen Machthabern in der Wahl ihres Entwicklungsmodells recht zu geben schien. 20 Jahre nach der Oktoberrevolution, 4 Jahre nach dem Machtantritt der deutschen Nationalsozialisten, 4 Jahre vor ihrem Vernichtungskrieg gegen die UdSSR, strebt im Vaterland der Werktätigen eine in Friedenszeiten beispiellose Massenrepression ihrem Höhepunkt entgegen. Der die gesamte Gesellschaft erfassende große Terror, dessen Spitze des Eisbergs die surrealen Moskauer Schauprozesse darstellen, fällt in die Zeit dieser brutalen Konsolidierung. Das System versank in einem Blutrausch, bei dem sich noch heute kaum nachvollziehen lässt, welchen rationalen Mechanismen er gehorchte. Verstörend ist die Gleichzeitigkeit von innenpolitisch-staatsterroristischer Raserei und diplomatisch-außenpolitischer Kompromissbereitschaft, die sich seit Mitte der 30er Jahre im händeringenden Suchen nach Bündnispartnern im bürgerlich-demokratischen Lager, sprich dem kapitalistischen Ausland, zeigt. Wie auch Eric Hobsbawm schon herausgestellt hat, war der Antifaschismus der Volksfront die bestmögliche Methode, um all diejenigen anzuziehen, die, ohne selbst Kommunisten zu sein, zu dem Schluss gekommen waren, dass die aufstrebenden faschistischen Bewegungen die größte Gefahr für den Frieden und für die Demokratie darstellten. So Faraldo. Das erfolglose Buhlen um westliche Bündnispartner mündet 1939 ausgerechnet in die Farce des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts. Ende der 30er Jahre schließlich war die Sowjetunion kaum mehr als ein gut geölter Polizeistaat, der umgebessert und eingetaktet der Staatsräson Beliebiges zu opfern bereit war. Kritik, Antifaschismus, öffentliche Debatten, allgemeine Bürgerrechte, ja, das nackte Leben der eigenen, wie per Asyl beherbergten Revolutionäre. Und wer dies nur ausspricht, ist des Todes. Leo Trotzki, Revolutionär der ersten Stunde und Begründer der Roten Armee, wird 1940 auf der anderen Seite des Globus im mexikanischen Exil von sowjetischen Agenten mit einem Eispickel ermordet werden. Der Staatsräson wurde Beliebiges geopfert. Was man nun brauchte, waren Befehlsempfänger, Polizisten, Arbeiter, Soldaten, Menschenmaterial. Keine Fragen stellen und mitmachen. Ein Triumph des Konformismus. 90 Jahre zuvor, im Kommunistischen Manifest, hatte es noch geheißen: Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Faraldo beleuchtet auch, woher die spätestens seit dem Stalinismus sprichwörtliche und notorische Nähe von Kommunismus und Propaganda rührt. Man könnte die Feiern, die Revolutionsfeierlichkeiten von 1937, eine Siegesfeier des Stalinismus nennen. Das Ausmaß der Massenverhaftungen und Massenerschießungen, die dennoch diskret geheimpolizeilich vonstatten gingen, lässt noch heute erschaudern und innehalten. Die Beklemmung und die Furcht, die der Terror verbreitete, der tatsächlich alles und jeden treffen konnte, hinterließen ihre Spuren, selbst als Stalin von der Bildfläche verschwand und das Regime seine terroristischen Methoden aufgab, bis hin zur Auflösung der Sowjetunion. Vielleicht sogar darüber hinaus. Thank you. 1947. Die Sowjetunion war aus dem großen Vaterländischen Krieg, das nationale Pathos überwog das antifaschistische längst, siegreich hervorgegangen. Unter unzähligen Opfern und einer neuerlichen Verwüstung weiter Teile des Landes. Ein regelrechter Siegesdiskurs bestimmte in vieler Hinsicht die innen- und außenpolitische Strategie der sowjetischen Führung. Die fieberhafte Unterdrückung nicht-konformen Denkens und liberaler Hoffnungen unter den eigenen Bürgern symbolisierte den unkritischen Umgang mit dem Verlauf des eigenen Weges. Ein eigentümliches Schwindelig vom Erfolgsein und zugleich die Angst, das Erreichte wieder zu verlieren. Olga Nikonova resümiert: Die kommunistische Ideologie hatte sich längst in ein Plakat verwandelt, das man bei Bedarf ins Schaufenster stellte oder in die Rumpelkammer verbannte, sobald es bei der Durchsetzung geopolitischer Ziele störte. Gulag und Zwangsarbeit, allseitiger Mangel, zeitweise auch Hunger, blieben eine Massenerscheinung in dem vom deutschen Vernichtungskrieg aufgeriebenen Land. Die Phase von 1945 bis 1953 ist als Spätstalinismus bekannt. Im Kapitel 1977 wird zu lesen sein: Erst durch diesen Sieg gegen Nazi-Deutschland wurde die Revolution zu dem internationalen Ereignis, das sie gemäß Marx immer hätte sein sollen. Indes stand in der späten Sowjetunion der innenpolitische Erfolg auf sehr viel wackeligeren Beinen als der außenpolitische. Natürlich waren die reine Existenz der Sowjetunion und ihre durchaus erfolgreichen Modernisierungskampagnen Grund zum Feiern. Aber der Vergleich mit dem Westen führte schnell zu wenig schmeichelhaften Schlussfolgerungen. Die Konstitution der Sowjetunion im weltweiten Machtvergleich jedoch konnte sich sehen lassen. Die Diskrepanz zwischen außenpolitischem Renommee und der Begrenztheit innenpolitischer Gratifikationen brachte seinerzeit der nicht ganz unbefangene Zeitzeuge Helmut Schmidt auf die Formel, die UdSSR sei Obervolta mit Atomraketen. In Osteuropa haben sich aller kommunistischen Programmatik zum Trotz, die doch Ländergrenzen baldestmöglich auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen trachtete, mittlerweile eine Vielzahl sozialistisch sich nennender Staaten, sogenannte Volksrepubliken, konstituiert. Rein machtpolitisch existieren sie in der etablierten Nachkriegsordnung von Gnaden der UdSSR. Genau wie spiegelbildlich auch im befreiten Westeuropa sich kein den USA trotzendes Regime zu halten vermöchte. Die internationale Zusammenarbeit, auch unter den sozialistischen Staaten selbst, wurde endlich Realität. Sinnbildlich hier vielleicht eine Anekdote wie diese: Die jährlichen Treffen der Deutsch-Polnischen Historikerkommission, die abwechselnd in den beiden Ländern stattfanden, waren meistens sterbenslangweilig. Die Lektüre ihrer regelmäßig angefertigten Protokolle ist dazu angetan, den Forscher in Verzweiflung zu stürzen. Einige Passagen wurden wortwörtlich Jahr für Jahr abgeschrieben, mehr als ein Jahrzehnt lang, so als hätten die Historiker wirklich keine Gesprächsthemen gehabt. Ende 1956 ist hier jedoch eine interessante Ausnahme. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU wurde in diesem Jahr mit dem Stalinismus als terroristischer Herrschaftspraxis abgerechnet. Endlich kam, zunächst in jener parteiinternen Geheimrede Chruschtschows, auf den Tisch, was wie ein immenser Alpdruck den Sozialismus, Kommunismus hatte verderben und zu einer großen Lüge werden lassen. Wie eine um 30 Jahre vorweggenommene Glasnost-Bewegung erfasste die sogenannte Entstalinisierung den gesamten Ostblock. Selbst die konservativsten Regimes erlaubten eine gewisse Modernisierung. Zwar nicht des Inhalts, doch zumindest der Form. Wenn sich auch strukturell im Staatsgefüge nichts fundamental änderte. Das poststalinistische Ringen um gesellschaftspolitische und kulturelle Liberalisierung auf der einen beziehungsweise um Staatssicherheit auf der anderen Seite blieb bis zum Untergang der Sowjetunion nach 1990 oft unentschieden. Auch wenn im Ernstfall, wenn nämlich das Regime seine Fälle wegschwimmen sah, autoritär-militärisch die Reißleine gezogen wurde, wie 1956 in Ungarn oder 1968 in der GSSR. Akteure waren hier die Intellektuellen, die im Ensemble der Volksdemokratien des nunmehr konsolidierten Ostblocks vorsichtig gegen die Staats- und Parteibürokratie aufbegehrten. Tauwetter auch in der UdSSR selbst. Der Gulag verlor seine Funktion als Instrument der Massenrepression. Zwangsarbeit wurde nach Jahrzehnten wieder zur Ausnahme. Die Dezentralisierung und Rationalisierung der sozialistischen Wirtschaft waren Ausdruck einer breiteren Entwicklung, die sich über die vom eisernen Vorhang gezogene Grenze erstreckte. Die wirtschaftspolitischen Veränderungen und die kulturelle Liberalisierung folgten der gleichen Logik. Um das von Instabilität bedrohte kommunistische System aufrechtzuerhalten, war es notwendig, seine Leistung zu verbessern. Mit anderen Worten, man musste vieles verändern, damit alles ungefähr beim Alten bleiben konnte. Kurzum, man hatte sich endgültig die dialektische Entwicklungslogik des Kapitalismus als dynamisches System zu eigen gemacht. Seltsam, warum das nukleare Wettrüsten, augenfälligstes Signum der Epoche, im großen Zeitalter der Atomwaffentests mit keinem Wort Eingang in die Reflexionen des Kapitels 1957 findet. Stattdessen: Wenn man in der Rückschau die Ängste und Hoffnungen betrachtet, ist deutlich sichtbar, wie sehr die einen und die anderen übertrieben waren. Wie auch Gerhard Scheidt betont hat, führte das weltmännische Reüssieren der Sowjetunion auf internationalem Parkett dazu, dass im Spektakel des Kalten Krieges der Supermächte nunmehr gesellschaftspolitische, sprich klassenkämpferische Fragestellungen immerzu auf taktische, außenpolitisch-geostrategische Aspekte heruntergebrochen und letztendlich mit ihnen identifiziert wurden. Die Systemalternative vom orthodoxen Marxismus mit seinen ehernen Entwicklungsgesetzen doch auf der Zeitachse angesiedelt, schien nun bloß noch eine Rivalität sich befehdender globaler Machtblöcke zu sein. Von diesem Erbe des Stalinismus erholte man sich bis zum Schluss nicht mehr. Und das setzte der restrevolutionären Strahlkraft und emanzipatorischen Glaubwürdigkeit der Supermacht Grenzen. So tauchte zum Beispiel der Vorwurf auf, dass die globale Entspannungspolitik vor allem der UdSSR und ihren europäischen Verbündeten zugute kam, aber Interessen der Dritten Welt vernachlässigte. Die Dritte Welt bedurfte der Vermittlung durch die UdSSR nicht. Auch die jugendlich-revolutionäre Auf- und Ausbruchsstimmung im Westen tat sich schwer, in der buchstäblich alternden Sowjetunion die Verkörperung ihrer Ideale zu erkennen. Wie schon Generalissimus Stalin das revolutionäre Aufbegehren in Spanien oder China, natürlich nie ohne Weitsicht oder Augenmaß des weisen Führers, ausgebremst bzw. verraten hatte, so wurde auch dem eifernden Voluntarismus eines Internationalisten wie Ernesto Che Guevara mit Reserviertheit begegnet. So wie der etablierte Parteisprech für alles und jedes eine passende Denkschablone samt eingeschliffener Sprachregelung bereithielt, wurde auch derart revolutionäres Streben in altväterlichem Jargon als Abenteurertum gegeißelt. Inwiefern sich diese Haltung von der Adenauer CDU keine Experimente oder sozialdemokratischem Revisionismus unterscheidet, sei dahingestellt. Dahinter stand die nicht gänzlich absurde Idee, dass die objektiven Bedingungen, vor allem klassenmäßigen Kräfteverhältnisse, für eine Revolution in quasi wissenschaftlicher Berechnung beurteilt werden könnten und müssten und dass die Zustände nun einmal noch nicht reif für einen aussichtsreichen und nachhaltigen Umsturz seien. Auf ihr eigenes Gemeinwesen mochten die adjustierten Ex-Revolutionäre diese Überlegungen nicht mehr so recht anwenden. 1917 dürfte jedenfalls kein Abenteuer gewesen sein. Bezeichnender und kurioserweise wurde das Verdikt des kleinbürgerlich-pseudorevolutionären von den linksradikalen Voluntaristen wie auch von den saturierten Staatsideologen einander vice versa zugeschleudert. Beiderseits und wahrscheinlich sogar zu Recht. Zeigt sich das Kleinbürgerliche doch zuvörderst im Kleingeistigen, das sich wiederum im Isolieren und Spalten, im Konkurrieren und Obstruieren zeigt, im Abgrenzen und Privatisieren, in selbsttätiger Selbstgenügsamkeit, im Verkennen produktiver Dialektik. Mit der Episode 1977 ist Juliane Fürst trotz ihres konterrevolutionären Nachnamens ein formvollendeter, überaus inspirierender Aufsatz gelungen. So griffig und auf diesem Reflexionsniveau hätte man sich alle Beiträge des Bandes gewünscht. Was und wie sie es schildert, ist Sozialgeschichte par excellence. Da kommen auch subjektive Momente, sprich Menschen, zur Sprache, die doch, wie partikular auch immer, diejenigen sind, durch die sich der gesellschaftliche Prozess, und sei er noch so abstrakt, synthetisiert und realisiert. Genau das ist ja die Herausforderung an eine wahrhaft dialektische Darstellung. Subjektive und objektive Momente des Gesellschaftlichen als Einheit in ihrem Spannungsverhältnis darzustellen, ohne hinter die Erkenntnisse kritischer Theorie zurückzufallen. Ganz in diesem Sinne insistiert ja Adorno sowohl in materialistischer Tradition auf dem Vorrang des Objekts, wie aber auch darauf, nötigenfalls eine Wendung aufs Subjekt zu vollziehen, das ja Teil der objektiven Konstellation ist. Ohne vollends abstrusem, geschichtsphilosophischem Obskurantismus aufzusitzen, Oswald Spengler lässt grüßen, ist doch eines auffällig: wie sehr die Ontogenese des einzelnen Menschen dem Werden des Staates Sowjetunion ähnelt. Im Rückblick auf die 70 Jahre ihrer Existenz, zufällig circa ein Lebensalter, hat auch sie die entscheidenden Prägungen, die charakterbildend bleiben sollten, bereits ziemlich früh erhalten. In den Bürgerkriegswehen um 1920 und im singulären Schrecken des Hochstalinismus der 30er Jahre, dann im verheerenden Großen Krieg. In der ersten Hälfte ihres Bestehens, 1920 bis 1955, ist ungleich mehr und Dramatischeres passiert als in der zweiten Hälfte, 1955 bis 1990. Die Psychoanalyse weiß, dass traumatische Erlebnisse eines Menschen in seiner frühen Kindheit irreversible Narben zurücklassen werden. Höchstens das sich später mit der Pubertät abzeichnende Triebschicksal hat noch einen vergleichsweise prägenden Einfluss auf das restliche Leben. Juliane Fürst charakterisiert den Spätsozialismus. Wurde in den 1920er Jahren im privaten Leben nach der Revolution gesucht, stellte sich die Frage jetzt umgekehrt: wie gestaltet man das Private in den durch die Revolution geschaffenen Realitäten und Räumen? Und diese Frage macht die Brezhnev-Periode durchaus revolutionär. Bescheidener Wohlstand wird mit politischem Stillschweigen erkauft. Die relativ beschauliche Lebensrente war moderater Ertrag eines höchst strapaziösen Werdegangs. Im entwickelten Sozialismus waren privat und öffentlich so eng miteinander verschlungen, dass man wahrscheinlich, wie Stephen Kotkin es für den Stalinismus tat, dieser Periode und ihrer Gesellschaft den Status einer eigenständigen Zivilisation zuschreiben muss. In ihren Nuancen und Differenzierungen waren die Praktiken des Spätsozialismus einer hochentwickelten Kultur würdig. Man lebte nicht so wie im Westen, aber man lebte besser als in der Vergangenheit. Das System wurde dazu benutzt, das eigene Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Sowjetisch sein, hieß in Brezhnevs Zeit, mit dem System und trotz des Systems zu leben. In einer Art resignierter Gemütlichkeit. Die Parallelen zum Leben hier und jetzt sind augenfällig. Gesellschaftliche Höhepunkte oder Tiefpunkte waren nicht auszumachen. Die allgemeine Stagnation bietet keinen Anlass zur Freude, aber zur Zufriedenheit. Diese gesellschaftliche Erfahrung lieferte das Fundament zur Konvergenztheorie, jener großen geschichtsphilosophischen Nivellierung Hegelschen Formats, die ja zu beobachten glaubt, dass sich sowohl westlicher Kapitalismus als auch östlicher Sozialismus auf eine ähnliche Art funktionaler, sozialdemokratisch verfasster Industriegesellschaft zu bewegen. Die Sowjetunion war sowohl auf ihrem Höhe- als auch auf ihrem Tiefpunkt angelangt. Das System ist allgegenwärtig, aber sonderbar unscheinbar. Man ist gesellig unter sich. Sechzig Jahre nach der Revolution herrschte Ruhe im sowjetischen Imperium. Die Tumulte des Tauwetters waren vorbei. Die Unruhen der Perestroika waren noch weit weg. Kapitalistischer Konkurrenzdruck und stalinistischer Leistungsterror waren gewichen. Für viele liegt der wirkliche Erfolg der Revolution in dieser Zeit der Erstarrung und Stille, in der alles für immer schien und nichts wirklich wichtig war. Juliane Fürst pointiert: Revolutionen sind in nur sehr bedingtem Maße ein generationenübergreifendes Projekt. Was dem Vater die Revolution, ist der Tochter der Status quo und dem Enkel endlose Langeweile. Was die postsowjetische Gegenwart betrifft: Brezhnev ist mittlerweile zu einem der populärsten Politiker der Sowjetunion avanciert. Die Jahre, die er prägte, gelten heute als goldenes Zeitalter. Es ist nicht so, dass die vorherrschende Meinung sich von Begriffen wie Stagnation oder Langeweile verabschiedet hätte. Im Gegenteil. Aber diese Begriffe sind jetzt anders belegt. Stagnation heißt jetzt Sicherheit und Stabilität. Langeweile fungiert unter Gemeinschaftsgefühl und Genügsamkeit. Doch in Wirklichkeit wurden gerade damals schon die Grundlagen für das spätere Oligarchensystem gelegt. Das verrottete System war schon längst von den Eliten als leichte Beute identifiziert worden. Liberal und transparent war es ohnehin nicht. Irina Scherbakowa wird zu dieser Konstellation in ihrem Beitrag über 1997 schreiben: Zugleich lag der Schatten Stalins auch noch über der spätsozialistischen Herrschaft Brezhnevs. Die Absurdität der Situation bestand darin, dass in den Jahren vor der Perestroika noch Millionen sowjetischer Bürger als Träger der Erinnerung an die Verfolgungen auftraten. Denn unter ihnen waren Zeugen, Opfer, Komplizen und auch Schuldige. Und nicht selten füllten sie mehrere Rollen gleichzeitig aus. Aber gleichwohl wurde vieles, was diesen Menschen im Stalinismus widerfahren war, weder von ihnen selbst noch von der Gesellschaft thematisiert. Das Leben der Sowjet- und Ostblockbürger unter dieser Käseglocke einer eigenständigen Zivilisation war kaum weniger konformistisch und spießbürgerlich als hierzulande. Mit dem Ergebnis aber, dass die Grenze zwischen Systemkritik und der projektionsgetriebenen, unkenden Ranküne, pseudopolitischen Witzeleien des kleinen Mannes gegen die da oben, fließender ist als anderswo. Der dem Trotzkismus zuneigende sowjetische Historiker Vadim Rogowin hat herausgearbeitet, warum es in Russland keine starken linken gesellschaftlichen und politischen Bewegungen gibt. Einerseits ist in seltsamer Verkehrung das Fuchteln mit genuin linken Ideen im erschöpften postsowjetischen Herrschaftsbereich diskreditiert. Man kann kommunistische Mobilisierung nicht mehr anders denn als Propaganda begreifen. Andererseits gutieren große Teile der postsowjetischen Gesellschaft den starken Staat, obwohl ihre Vorfahren ihn doch als heißlaufende Repressionsmaschine kennengelernt haben. Am Sozialismus scheint also genau das geschätzt zu werden, was in keinster Weise sozialistisch war: das bloße, reibungslose Funktionieren des Staatsapparats. Vergleiche das Sprichwort: Es war nicht alles schlecht in der DDR, nur der Sozialismus. Rogowin zieht Bilanz. Man könnte sagen, dass durch die Ermordung Trotzkis die Ermordung hunderttausender Kommunisten während des großen Terrors und tausender Kommunisten, die aus dem Ausland in die Sowjetunion geflohen waren, die Menschheit als Ganze einen Kopf kürzer gemacht wurde. Was die Generation angeht, die nach den großen Säuberungen aufstieg und an der Macht blieb, so war ihr der Marxismus vollkommen gleichgültig. Er wurde auf eine Weise gelehrt, die Schüler und Studenten zwangsläufig vom gesamten Marxismus abstoßen musste. Und als Ergebnis entstand im Land ein riesiges politisches Vakuum. In gewisser Weise geht dieser Befund weit über die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion und des Ostblocks hinaus. Weltweit tut sich ein politisch-intellektuelles Vakuum auf. Große Konfusion macht sich breit. Kritische Intelligenz ist auf Jahrzehnte, wo nicht liquidiert, zur Bedeutungslosigkeit verdammt worden. Nur Josef Stalin hat die UdSSR länger regiert als Leonid Brezhnev. Anfang der 80er Jahre geht die Parteiführung endgültig ins Sichtum über. Zwar wird dem verblichenen Brezhnev ein engagierter und dynamischer KGB-Funktionär namens Juri Andropow mit ambitionierten Reformvorhaben nachfolgen, der verstirbt jedoch auch nach kaum 2 Jahren im Amt und wird durch Tschernenko, einen greisen Brezhnev-Protégé, ersetzt, der nur 1 Jahr amtieren wird, bevor auch er stirbt. Längst macht sich die Weltöffentlichkeit über die Sowjetgerontokratie lustig. Von Betonköpfen ist die Rede. ...1985 tritt dann aber überraschend der notorisch als unverbraucht und erfrischend undogmatisch geschilderte Michail Gorbatschow auf den Plan. Er hat, wie Chruschtschow und Andropow vor ihm, kühne Reformvorhaben, will Wirtschaft und Gesellschaft dynamisieren, modernisieren, liberalisieren, die bleierne Selbstgenügsamkeit aufbrechen. 1987 konnten Beobachter den sich anbahnenden Reformprozess präzisieren. Der Kampf Chruschtschows richtete sich gegen das Subjekt des Systems. Gorbatschows Tätigkeit richtete sich gegen sein Objekt, gegen das System selbst, gegen seine Fähigkeit, Stalins zu erzeugen und zu erschaffen. Gorbatschow setzte einen neuen Akzent in der Interpretation Lenins. Er blieb der Demiurg der sozialistischen Revolution, trat dabei aber als glänzender Taktiker auf, der den Dogmen seiner Gegner und Mitstreiter zuwiderhandeln konnte. Als er schließlich die Staatsmacht in Händen hielt, scheute er sich nicht, zu korrigieren, zu ändern, von vorne zu beginnen. In dieser Lesart Gorbatschows war Lenin ein Vorbild für dringende politische Veränderungen, schreibt Alexander Fadlin im Kapitel 1987. Ebenso gut wie als Befreiung konnten die Konzepte Glasnost und Perestroika, die zweite russische Revolution, als Bedrohung wahrgenommen werden, als Erschütterung oder Überrumpelung. Ein fortschreitender Prozess, in dessen Verlauf sich die Gesellschaft von gewohnten Werten, Dogmen und Verhaltensregeln löst. Der neue Kurs der Partei, von der schon lange nichts mehr erwartet wurde, löste bei nicht wenigen Sowjetbürgern nachhaltige Irritation aus. War dies nur eine weitere Massenmobilisierung mit liberalem Anstrich, die letztlich, rein instrumentell, nur der abermaligen Konsolidierung und Effektivierung des Regimes zu dienen angestoßen worden war? Wie auch immer. Die interessierte Öffentlichkeit forderte in der Aufarbeitung der Vergangenheit mehr Dramatik und einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Die sowjetische Geschichte sollte eindeutig in dunkle und helle Kapitel unterteilt werden. Nach anfänglicher Aufbruchsstimmung und Euphorie und auch bei den Kostgängern des morschen Apparats gehöriger Skepsis kommt um 1990 Gorbatschows Modernisierungsprojekt zum Erliegen, bis schließlich der Sowjetstaat gleichsam implodiert und in seine sich nationalisierenden Teilrepubliken zerbricht. Wirtschaftliche und ideologische Regression greifen weiter um sich und zeigen nachträglich, wie hohl und fassadenhaft der sozialistische Charakter des Staatsapparats und die ideologische Festigung der Bevölkerung gewesen sein müssen. Das Land vermochte auch die unverhältnismäßige wirtschaftliche Last des Rüstungswettlaufs nicht länger zu tragen. Die ideologischen Kampagnen der Partei riefen nur noch ein verächtliches Lächeln bei denjenigen hervor, die man alljährlich mit Zuckerbrot und Peitsche zu Demonstrationen und feierlichen Versammlungen trieb, schreibt Schwadlin im Kapitel 1987. Ein weiteres taten, nicht nur symbolisch, sondern vor allem fiskalisch, der Super-GAU von Tschernobyl 1986 und der dank westlicher Schützenhilfe für den Islamismus nicht enden wollende Afghanistan-Krieg. Neben der sich ausweitenden ökonomischen Verelendung, einer allgemeinen und tiefgreifenden gesellschaftlichen Krise, die nicht am schlechtesten durch den alkoholisierten, sich nun antikommunistisch gebärdenden Russenpräsidenten Jelzin repräsentiert wurde, ist charakteristisch für die 90er Jahre vor allem die Öffnung der Archive der Sowjetunion. War die private Erinnerung über viele Jahrzehnte hinweg die wichtigste Quelle über die sowjetische Vergangenheit, so lagen nun Unmengen bislang geheimer Dokumente offen. All die schriftlichen Spuren derjenigen, von denen die einen behaupteten, sie seien Genies gewesen, während andere in ihnen nur das Unheil einer ganzen Epoche sahen, schreibt der Historiker Volkogonov. Erst mit dem Archivzugang war eine Historie der politischen Verfolgungen, der Mechanismen des Massenterrors oder des Lebens im Gulag möglich. Den Anfang machten dabei Veröffentlichungen von Geheimdokumenten, die ein grelles Licht auf die Rolle sowohl der Partei als auch der Sowjetorgane warf, besonders aber auf die Strafbehörden, schreibt Irina Schabakowa. Allerdings ist die Geheimhaltung wertvoller Exklusivinformationen oder peinlich diskreditierender Informationen bekanntlich kein Spezifikum derer, die von Demokraten undemokratisch genannt werden. Linke und Rechte, Diktaturen. Auch hierzulande ist vieles aus Gründen der Staatsräson unter Verschluss. Man denke nur an die Staatsgeheimnisse der Nachrichtendienste, den tiefen Staat, den Verfassungsschutz, respektive NSU. Dietmar Dart hat darauf hingewiesen, dass Lenins Regierung in Gestalt extrem instruktiver Veröffentlichungen allen Whistleblowern der Gegenwart gezeigt hat, was eine Harke ist, wenn nämlich auffliegt, was die ganze widrige Herrschaft eigentlich bezweckt, worauf sie hinaus will. Was also den Menschen bevorsteht, wenn sie diese Herrschaft nicht schleunigst brechen, sowie durch ein der allgemeinen Wohlfahrt und dem Fortschritt der Sitten zuträglicheres System ersetzen. Kaum also hatten Lenin und seine Leute die Staatsmacht in Russland inne, wurden mehrere schweinische und geheime Abkommen, welche die Vorgängerregierung Russlands getroffen hatte, oder von denen ihre Organe aus irgendeinem Grund Kenntnis besaßen, in alle Welt posaunt. Zum schweren Ärger der noch nicht revolutionierten Staaten, zum Beispiel in Sachen Abkommen über die Aufteilung imperialer Interessenssphären. Das praktischste Instrument zur Destabilisierung aller Weltreiche der Lüge ist und bleibt die Wahrheit. Bedauernswert, aber nachvollziehbar, dass im Gehäuse der Zweckrationalität, die Transparenz keinen Wert an sich darstellt. Sie war und ist instrumentell handhab- und verhandelbar. Denn Staatsräson kennen Demokratien so gut wie Diktaturen. Der Staat als solcher ist das Problem. Wird heute der politische Mainstream Adressat pathetischer Lobhudeleien und Preisungen großer Führergestalten, Stichwort Personenkult, so denkt er reflexhaft gleich totalitären Terror mit, der sogleich als Menschenrechtsverletzung nivelliert wird. Und das kann man sogar, Klischee hin, Klischee her, durchaus als demokratische Errungenschaft begreifen. Eine kleine kritische Lektion, die hierzulande noch zu Zeiten des Jargons der Eigentlichkeit nicht gelernt war. Indes hat sich auch der Jargon weiterentwickelt, wie Gerhard Scheidts Studien zum Jargon der Demokratie über kommode Denkschablonen belegen. Die Unfähigkeit der spät- und postsowjetischen Öffentlichkeit, zu einem klaren Urteil über die eigene Geschichte zu gelangen, verwies darauf, dass sich zwischen dem Wissen über die sowjetische Vergangenheit, das die Historiker zusammentrugen, und der Einstellung, die in den breiten Schichten der Bevölkerung über die Uhr der SSR vorherrschte, sich eine immer tiefere Kluft auftat. Schon Adorno sprach von diesem Stolz der Menschen auf ihre vermeintlich eigene Geschichte, diesem mythischen wissenschaftlichen Respekt der Völker vor dem Gegebenen, das sie doch immerzu schaffen, der schließlich selbst zur positiven Tatsache, zur Zwingburg wird, der gegenüber noch die revolutionäre Fantasie sich als Utopismus vor sich selber schämt und zum fügsamen Vertrauen auf die objektive Tendenz der Geschichte entartet. Aber dieser Identifikationszwang ist paradox, insofern er doch allzu offensichtlich der Emanzipation der Menschen entgegensteht. Wieder einmal macht man es sich wohl mit der dichotomischen Trennung von Staat und Gesellschaft zu einfach, obschon sie zumeist Erkennungszeichen einer undialektischen, bürgerlichen Sicht auf Gesellschaft ist, soweit diese sich gern auf nominell sozialistische Regimes richtet, gilt es, diesen Herrschaftsaspekt immer mitzudenken, wenn auch Gesellschaft, wie ebenfalls schon in der Dialektik der Aufklärung angemerkt wird, nie ganz in Herrschaft aufgeht. In der ökonomisch versumpften, hochkorrupten Krisenära Jelzin verlor die Kultur der demokratischen Intelligenzia, die in der späten Sowjetunion große Bedeutung hatte, nun an Prägekraft. Sie wurde erneut an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Der Bevölkerung wurde nun nahegebracht, dass oppositionelles Denken, das eine alternative Kultur in der Sowjetunion hervorgebracht und am Leben gehalten hatte, aktuell keine Relevanz mehr besitze, schreibt Scherbakowa. Was die Aufarbeitung der wechselvollen Geschichte des Staatssozialismus angeht, stellten etwa die Autoren der Schulbücher zwar Fakten und Zahlen zusammen, boten aber keine Erklärungen, sodass überhaupt kaum ein Verständnis dafür aufkommen konnte, warum 1917 eigentlich die Revolution ausgebrochen war, wer die Verantwortung für die Millionen von Opfern trug oder warum die Sowjetunion zerfallen war. In diesem so entstandenen Vakuum machte sich zunehmend eine zynische Atmosphäre breit. Zuge der Privatisierungsorgien wurde das nominell gesellschaftliche, de facto administrative Vermögen Beute weniger Unternehmernaturen. Der offensichtlich korrupte An- bzw. Enteignungsprozess wurde in den westlichen Medien orchestriert durch die stetige Betonung des Faktums, dass es die bisherigen kommunistischen Eliten seien, die sich da nun dreist bereicherten. Als wäre dieses Gebaren nicht das glatte Gegenteil kommunistischer Praxis. In einem anarchischen, historisch präzedenzlosen, ebenso schmerzhaften wie chaotischen Transformationsprozess einer vorgeblichen Schocktherapie wurde die marode Gemeinwirtschaft in eine marode Marktwirtschaft überführt, der da niederliegende Realsozialismus in einen agoniestarren Kapitalismus. Und so verwundert es kaum, dass 10 Jahre nach dem ökonomischen Schock der 1990er Jahre das Land bereit war, eine autoritäre Regierung und einen starken Mann zu akzeptieren, der in der Lage war, die Ordnung wiederherzustellen. Die Zumutungen überdeckten im kollektiven Bewusstsein jene liberalen Errungenschaften von Perestroika und Glasnost. Nicht Freiheit, sondern Stabilität, lautete nun das Schlagwort. Die eigentümlich diffuse, ja konfuse Mentalität des sogenannten Postkommunismus, man fragt sich immerhin, wie große Teile der Bevölkerung trotz jahrzehntelanger Dauerimprägnierung gegen den Klassenfeind das sozialökonomische Rollback der 90er Jahre so lethargisch über sich ergehen lassen konnten. Diese konfuse Mentalität ergibt sich daraus, dass die Bolschewiki, Erben der Revolution von einst, die jeweiligen Aufbau- und Verteidigungsaufgaben selten im Rahmen einer rationalen Zweck-Mittel-Kalkulation plausibel öffentlich verhandelt haben, sondern die jeweilige Tagespolitik allzu oft den Charakter eines verbindlichen Selbstzwecks annahm, als bürokratisches Kommando ohnehin der öffentlichen Debatte und Reflexion entzogen. Der Kommunismus verflüchtigte sich so jedes Mal mehr als Chimäre, Trugbild und propagandistische Floskel. So dass schließlich die gesellschaftliche Enteignung oder vielmehr Übertragung von Staats- in Privateigentum so erstaunlich reibungslos vonstatten gehen konnte. Betriebskampfgruppen hin oder her, die gab es offenbar nur auf dem Papier, womöglich im Vereinsregister und nicht als revolutionären Unterpfand. Die gesellschaftliche Enteignung, in Russland völlig korrupt und mafiös, bis der Failed State einen Putin gebar, in China autoritär pragmatisch, unter immerhin politischer Aufsicht und Kontrolle einer sich kommunistisch nennenden Staatspartei. Man fragt sich also, wie steht es um das Massenbewusstsein einerseits in den ehemals sozialistischen Gesellschaften, und andererseits in den nicht weniger mit notorischer Dauerpropaganda, mag sie auch subtiler gewesen sein, imprägnierten westlichen Marktwirtschaftsgesellschaften heute, nach dem bleiernen Kalten Krieg. Die Lage hat sich mit dem Ende des Kalten Krieges entspannt. Popkultur und Feuilleton sind voll von Kapitalismuskritik, beziehungsweise was diejenigen, die keinen Begriff davon haben, dafür halten. Selbstverständlich folgenloser Kapitalismuskritik. Immerhin musste in Deutschland noch bis 1990 jedes Luftbild wegen potenziell militärischem Nutzwert ausdrücklich von Behörden zur Veröffentlichung freigegeben werden, während heute jeder Winkel der Erde in großzügigem Maßstab kartiert und mit handelsüblichem Mobilhandgerät auszuforschen ist. Was wird in 10, 20 Jahren sein? Niemand weiß es zu sagen. etwas aus dem Rahmen fällt der Beitrag Gerd Köhnens zum Jahr 2007. Denn Thema ist hier nichts Abgeschlossenes im sowjetischen oder postsowjetischen Kontext, der das Buch durchzieht, sondern das schon immer bevölkerungsreichste Land der Erde, seit 1949 bis auf den heutigen Tag nominell kommunistisch regiert und somit auch mittelbar Erbe der Oktoberrevolution. Noch immer steht die Weltöffentlichkeit staunend und konsterniert vor dem eigentümlichen Phänomen der Volksrepublik China. Hier wurde nach den 70er Jahren ein ganz neues hybrides System geschaffen, in dem die kapitalistischen Prinzipien des Wirtschaftens und Dynamiken des Akkumulierens sich fast ungehindert und exzessiv entfalten können, während die Partei nach Leninschem Rezept die Kommandohöhen des Staates wie der Wirtschaft eisern besetzt hält. Der chinesische Sozialismus hatte sich bald von demjenigen der sowjetischen Bruderpartei getrennt bzw. emanzipiert, die zunächst als Vorbild und Rückhalt diente und doch von früh an auch ein Rivale war. Die Rivalität, immerhin ging es um die Repräsentanz der Weltrevolution, verschärfte sich seit den 60er Jahren dramatisch. Auf einmal war gerade der russisch-sowjetische Sozialimperialismus in der chinesischen Politik und Propaganda der Weltfeind Nummer 1 vor den USA, während das maoistische China in der Politik und Propaganda Moskaus als Sozialfaschismus gebrandmarkt, ebenfalls noch vor den USA wurde. In dieser Auseinandersetzung lassen sich inhaltlich ideologische Differenzen der radikaleren, voluntaristisch-maoistischen Spielart nur schwer von machtpolitischen Aspekten trennen. Die immer wieder vollzogenen Wendungen der Politik der Kommunistischen Partei Chinas sind nicht weniger bizarr und tragisch als die der KPDSU, doch sind es andere, durchaus nicht ohne Erfolg zu zeitigen. Ähnlich wie die Sowjetmacht der 20er Jahre vielen und nicht den schlechtesten Intellektuellen im Westen imponiert und sie inspiriert hatte, war der sich anarchistischer gebärdende chinesische Kommunismus der Kulturrevolution der 60er Jahre der längst subkulturell abdriftenden westlichen Jugend ein projektionsbesetztes Kultobjekt. Indes versetzt das heutige China seine Bürger wie die Weltöffentlichkeit weithin in den Zustand einer tiefen Amnesie, eines Gedächtnisverlustes, was die Geschichte betrifft, und einer Einengung des Gesichtsfeldes, was die Gegenwart betrifft. Und wieder ist nicht genau zu sagen, wie anachronistisch oder wie beunruhigend zeitgemäß dieser chinesische Kommunismus ist, schreibt Können. Wie war und ist es möglich, dass diese Volksrepublik China, die von der Kommunistischen Partei in diskreter Weise überwacht, dirigiert und dressiert wird, mit diesem nicht abzuschüttelnden Reiter, diesem Djinn auf seinem Rücken, Entwicklungssprünge vollführt hat, die historisch vollkommen präzedenzlos sind? Die ultrakapitalistische, extrem weltmarktorientierte, nach Dauer, Energie und Masse präzedenzlose Entwicklungsdynamik Chinas seit den 1990er Jahren nötigt Gerd Köhnen, dem ehemaligen Maoisten und heutigen Warner, gehörigen Respekt ab. Zu Recht fragt er sich, wie die Residuen eines kommunistischen Macht- und Gesellschaftssystems und wie selbst die kulturrevolutionären Exzesse der Mao-Ära sich in das Bild eines welthistorisch präzedenzlosen Entwicklungsschubs fügen. Wird womöglich das, was man historisch als Kommunismus bezeichnet hat, im heutigen China entgegen allen Erwartungen gerade noch einmal neu erfunden? oder jedenfalls reformatiert? Man könnte die kritische Frage anschließen: Was ist das für eine Welt, in der noch der überzeugteste Kommunist und darin Gegner von Markt und Staat, Nolens Volens, der nationalen Erfolgsgeschichte einer einzigen, nunmehr marktförmigen Volkswirtschaft vorbauen muss? Es ist aber auch zum Staunen. Wenn ein Land über 3 Jahrzehnte hinweg in einer Explosion produktiver Energien und einer staatlich forcierten Akkumulation Wachstumsraten von durchschnittlich 10% generiert, dann bedeutet dies, dass sich der materielle Gesamtkörper und laufende Stoffwechsel dieser Gesellschaft rechnerisch um das 17-fache erweitert hat. Ein nachgerade monströser Vorgang, der bedeutet, dass sich in einer einzigen Generation alle sozialen Verhältnisse vollkommen verändert oder gleich mehrfach umgewälzt haben. Fast müsste man sagen, dass die Chinesen dabei sind, zum Weltvolk par excellence zu werden. Wie befangen so viele Urteile über die Volksrepublik China sind, zeigt die Beobachtung Renate Dillmanns, dass einerseits, solange das Land wirtschaftlich hinter dem Weltniveau herhinkte, von sozialistischer Misswirtschaft die Rede war. Prosperiert das Land aber, reüssieren die Nominalkommunisten auf einmal, und sei es mit kapitalistischen Mitteln, so werden Ausbeutung und Dirigismus, unfaire Währungspolitik, Kapitalismus gar bemängelt. Einem Akteur ist aber redlicherweise nicht vorzuwerfen, was seinem Fortkommen dient. Solch hilflose wie zahnlose Kritik an Zweckrationalität, so sie gelingt, bleibt schaler Moralismus. Den Unterschied zwischen dahinsiechendem russischen und prosperierendem chinesischen Postkommunismus mit mythischem Volkscharakter, Mentalität und anderen traditionalistischen Klischees, russischem Wodka und chinesischem Fleiß etwa, oder Rohheit versus Hochkultur erklären zu wollen, wäre simplifizierend und darüber hinaus reaktionär. Wahrscheinlich spielt so etwas wie dialektische Wendigkeit der jeweiligen Protagonisten, subjektive in Verbindung mit objektiv-ökonomischen Prozessen, weltpolitische Konstellationen, womöglich auch klimatische Voraussetzungen, eine viel größere Rolle. Was hier kluger Pragmatismus und was bloßer Opportunismus ist, muss Gegenstand anhaltender Debatten bleiben. Jedenfalls scheint der chinesische Kommunismus, wenn auch von seiner klischeehaften Form nicht mehr viel übrig ist, außer maoistischer Folklore, inmitten der Gesellschaft vitaler zu sein als der träge postsowjetische Alp, der entmündigten Gesellschaft vor allem als bürokratisch verdinglichte Herrschaft gegenübergetreten ist. Gerd Köhnen stellt oft die richtigen Fragen, doch ist er par excellence Vertreter derjenigen, die einst biografisch in die parteikommunistische Malaise verstrickt, heute als reumütig geläuterte, sich dem bürgerlichen Feuilleton und den Futtertrögen ideologisch-akademischer Thinktanks anzudienen pflegen. Was alles nicht besser, sondern noch schlechter macht, weil es prinzipiell derselbe korrupte Opportunismus geblieben ist. Hat man dasselbe Phänomen im Kontext der DDR-Nomenklatur nicht Wendehals genannt? Über diesen Typus schreibt Bini Adamczak: Wer wollte diese revolutionären Niederlagen heute noch zu seinen eigenen machen? Wer sollte sich in eine Tradition stellen, mit der jede Linke mit Verstand doch schon immer gebrochen haben will? Wer wäre bereit, sich heute noch in diese Geschichte hineinzuschreiben, aus der sich die ehemaligen Stalinistinnen und neuen Philosophen mit Personenkult und Schwarzbuch so verzweifelt wie zweifelhaft herauszuschreiben versuchten? Könens Werke tragen zustimmungsheischende Titel wie »Die großen Gesänge« und »Unsere kleine Kulturrevolution«, »Utopie der Säuberung«. Und obwohl sie das kommunistische Projekt nie in Gänze verwerfen, suchen sie es aber doch weitgehend als entgleist zu diskreditieren und mittlerweile schon das Ansinnen als naiv oder hybrid zu denunzieren. Kommunistische Verfehlungen werden beständig problematisiert, kaum aber jemals das, als wäre es irreal und nicht in höchstem Maße wirkungsmächtig, wogegen Kommunisten sich seit jeher positioniert, woran sie sich radikalisiert haben. Das ist undialektisch und letztlich befangen. Jedenfalls war die Errichtung von Kommunisten geführter Macht- und Gesellschaftssysteme am Ausgang der Weltkriege des 20. Jahrhunderts an ein ganz bestimmtes globales Mächtespiel geknüpft. Wie sich noch jeder, der über 40 Jahre alt ist, erinnern wird, war, was in der Periode des Kalten Krieges als eine ost-westliche Systemkonkurrenz und als ein ideologischer Gegensatz von Kapitalismus und Sozialismus erschien, in vieler Hinsicht Ausdruck und Medium einer in der sozialen und mentalen Konstitution dieser Länder tief verankerten geopolitischen Rivalität. Die Nachgeborenen wiederum werden heute kaum nachvollziehen können, wie spannend die öden geopolitischen Rivalitäten einst waren, als sie noch ideologisch mit so transzendentem wie schematischem Überbau aufgeladen waren. Hier Freiheit versus Diktatur, dort Sozialismus versus Imperialismus. In jedem Falle aber Gut gegen Böse. Heute hingegen hat man es ja mit einer vor sich hin kriselnden, objektiv überlebten Weltmarktwirtschaft zu tun, die trotz vereinzelter Zonen zeitweiliger Prosperität fortlaufend Verelendung produziert und es mit keinem satisfaktionsfähigen weltpolitischen Gegner mehr zu tun hat, dafür aber, sich nichtsdestotrotz als Konterpart auf Augenhöhe aufspielend, einem offen irrationalen, moralisch reaktionär verblendeten Islam, der seinen neurotischen Herrschaftsanspruch transnational mit Bluttaten untermauern muss. Was sich vor 30, 40, 50 Jahren einst in einer subkulturellen jugendlichen Dissidenz niederschlug, Weltbefreiungsfantasien linksradikal-anarchistischer Provenienz, ist spätestens seit der Jahrhundertwende auf das konformistisch-tribalistische Schulhofgepöbel eines rivalisierenden Religions- und Nationalitätenfußvolks heruntergekommen, das sich wie im Ethikunterricht auf die Identitätspolitik talkshow-kompatibler Fragen von Toleranz, Homosexualität, Migration und Assimilation, fairem Handel oder digitaler Präsenz beschränkt, ohne sich noch um einen Begriff von Gesellschaft zu bemühen. Nein, damit sind wir noch nicht fertig. Fertig mit dem Kommunismus sind seine erklärten Gegner, ebenso wie seine an der Realität irre gewordenen Nostalgiker. Die Revolution bleibt unabgegolten, und das darf sogar mal pathetisch klingen. Schließlich geht es um nicht weniger als alles. Thank you. das nicht tatsächlich ein schön pathetisches Schlusswort? Hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute Teil 3 unserer sporadischen Sendereihe 100 Jahre 1917. Was wurde aus der Oktoberrevolution? In den vergangenen 100 Minuten haben wir eine Buchkritik gehört, eine Essay gewordene Buchkritik der Redaktion Sachzwang FM, die sich dem jüngst erschienenen Band 100 Jahre Roter Oktober widmet. Bemerkenswert ist ja die dramaturgische Struktur des Buches. In 11 Beiträgen fragen die Autorinnen und Autoren, was die Erinnerung an die Oktoberrevolution im jeweiligen Jahrzehnt bedeutete. Und so ist jedes der Kapitel mit Jahreszahlen wie 1917, 1927 und so weiter bis 2007 und 2017 betitelt. Dabei geht es nicht um eine umfassende Wirkungsgeschichte des Roten Oktober, sondern vielmehr um Schlaglichter, die es erlauben, die Revolution in Zeit und Raum zu vermessen und neu über die langfristigen Folgen nachzudenken, schreiben die Herausgeber. Weder die internationale Politik noch die Weltwirtschaft noch das kulturelle Leben des 20. Jahrhunderts lassen sich ohne das Erdbeben der russischen Revolution verstehen. Die Herausgeber schreiben weiter, dass die Bolschewiki an ihrer eigenen Hybris scheiterten, ist wenig verwunderlich. Erstaunlicher ist, wie lange und wie oft sie ihre Herrschaft in scheinbar ausweglosen Situationen zu konsolidieren vermochten. Und welche Energien ihr tollkühnes Projekt trotz schwerer Rückschläge immer wieder freisetzte. Die Bolschewiki waren beides, Utopisten und Realpolitiker. In der ersten Viertelstunde der Sendung haben wir von Peter Kurich einen Zeitungsartikel über die Ausstellung Der Kommunismus in seinem Zeitalter gehört. Kurich kritisiert solcher Art Volkspädagogik und Lektionen in Staatsbürgerkunde. Die Ausstellung warne eindringlich davor, die Welt grundlegend verändern zu wollen. Sein Beitrag hieß Der Teufel trägt Rot. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Grüßt der ideologische Staubsauger.